mach mal eine Dummheit, Jürgen, deine kleine Dummheit. Das war so, das ist so und bleibt so. Räche dich doch nicht mit Stummheit, ich bereue meine Dummheit. Das war so, das ist so und bleibt so. Hab ich dir auch wehgetan, so komm doch wieder her, damit ich dich streicheln kann und auch vielleicht noch mehr. Jeder macht mal eine Dummheit, irgendeine kleine Dummheit. Das war so, das ist so und bleibt so. Damit ich dich streicheln kann und auch vielleicht noch mehr.